Und ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und wird ihnen am Tag der Auferstehung nachfolgen. Eine schlimme Beigabe, die ihnen gegeben wird.